ganze Reichstab. Ja. Ich will deutschen Rap aus dem Leichenwagen. Ja, ja. Sie heilen, Digga, weil die Masse reicht hat. Ja, sie heilen, Digga, weil die Masse reicht hat. Ja, ja, ja. Ich lass euch nie wieder ein, meine Nähe. Zieh es durch, ja. Solange ich lebe, ja. Solange ich lebe, ja. Wenn ich sterbe, Digga, ist alles vorbei. Stay high, Digga, wir sind viel zu high. Ja. Danke an meine treuen Fans. Fahre grad durch Kreuzberg in den neuen Bands. Danke an meine Fam, meine Crew seit Beginn. Ohne euch wär ich nicht da, wo ich bin. Meine Stadt, meine Hut. Danke an den, der mich pusht. Der mich pusht, ja. Ihr wisst Bescheid, ja. UFO 361, ja. Stay high.